nicht verzagt, was auch geschieht, Gott wird behüten dich. Traue der Liebe, die dich zieht, Gott wird behüten dich. Gott wird behüten dich, von Tag zu Tag, was kommen mag, er wird behüten dich. Gott wird Sorge dein Gemüt beschwert, Gott wird behüten dich. Gott wird behüten dich, von Tag zu Tag, was kommen mag. Er wird behüten dich. Gott wird behüten dich.